Am 31. Mai wurde der Schinder Hannes gefasst. Punkt. Der Schinder Hannes gefasst. Er war auf dem Weg zu Veit Baron von Falk gewesen, der ihn auf einem Ausritt getroffen und erkannt hatte. Der junge Baron hatte ihm Hilfe angeboten, falls er sie brauchen sollte. So hatte Chambon recht behalten. Veit hatte ihm den Schinder Hannes am Ende doch noch geliefert. Am 16. Juni kam der Wagen mit Bückler und Julchen, eskortiert von einer Kompanie Chasseur, inmitten einer Menschenmenge in Mainz an. Am 24. Oktober des nächsten Jahres begann der Prozess. Im Erthaler Hof, wo schon der junge Mozart gastiert und der Jakobinerclub getagt hatte. Nach der neuen französischen Strafprozessordnung war er öffentlich. Angesichts des Andrangs mussten Eintrittskarten ausgegeben werden und es wurde ein Café eingerichtet. Um 11 Uhr eröffnete Gerichtspräsident Rebmann das Verfahren mit der Verlesung der vorher veröffentlichten Anklageschrift. Unter den Zuhörern saß auch ein außerordentlich eleganter junger Herr, Eduard Veit, Baron von Falk. Er erschien zwei oder dreimal, dann nicht mehr. Ich hatte mit Übelkeit zu kämpfen. Die eleganten Garderoben im Publikum überwogen. Die Herrschaften genossen den Prozess wie ein Schauspiel. 68 Angeklagte, 400 zum Teil vor Gericht vernommene Zeugen, Anwälte, Staatsanwälte, Richter. Das war eine Besetzung, wie man sie so schnell nicht wiedersehen würde. Und vor allem, es würde wirkliches Blut fließen. Ich konnte auch den Anblick Bücklers nicht mehr ertragen. Julchen war im Gefängnis mit einem Sohn niedergekommen und Bückler spielte den Familienvater. Ich kannte Wernher, den Untersuchungsrichter. Ich wusste, was dieser Mann, der die Vernehmungen leitete, mit Menschen anzustellen imstande war. Er hatte Bückler leer geblasen. Er lieferte Rebmann einen Hauptangeklagten, wie er gebraucht wurde. Reuig, einsichtig, brav. Jeder wusste, dass mit Bückler der Schinder Hannes nicht tot sein würde. Also musste Bückler so harmlos wie möglich gemacht werden. Am 21. November 1803 wurde Bückler mit 19 Mitangeklagten hingerichtet. Das Gerüst mit der Guillotine hatte man außerhalb der Stadt auf der Höhe bei Weisenau aufgebaut. Die Polizei musste die Stadttore schließen, um das Gedränge einigermaßen zu brechen. Man schätzte die Menge auf 30.000, eine für die Zeit ungeheure Zahl. Bückler bestieg als erster die Guillotine. Die Henkersknechte fingen das Blut mit Bechern auf und reichten es den Umstehenden, die sich dadurch die Heilung ihrer Fallsucht versprachen. Der durch einen ledernen Sack ohne Boden fallende Kopf wurde unten von den beiden Medizinstudenten Größer und Pittschaft aufgefangen. Im Auftrag der medizinischen Privatgesellschaft zu Mainz führten sie Bewusstseins- und Empfindungsexperimente aus. Der eine nahm den Kopf in beide Hände, um ihn zu beobachten, während der andere abwechselnd in das eine, dann in das andere Ohr schrie: Hörst du mich? In einer Hütte nahebei wurde 4 Minuten nach der Hinrichtung der Rumpf geöffnet. Man experimentierte mit Einspritzungen, Voltagensäulen, Leidener Flaschen und einer Elektrisiermaschine. Man brachte Muskeln zum Zucken und Zähne zum Knirschen. In den Mastdarm wurde eine Kupfersonde eingeführt, wodurch sich der auf dem Bauch liegende Rumpf hochstemmte und die Luft mit einem röchelnden Geräusch aus den Lungen getrieben wurde. Zuletzt wurden Starroperationen vorgenommen und die Linsen der Augäpfel präpariert. Ein Teil der Leichen blieb in Mainz zu weiteren Untersuchungen, Der Rest wurde auf französische Universitäten verteilt. Veit war in Mainz gewesen, doch wohnte er der Abschlachtung nicht bei. Er nutzte die Gelegenheit, die Begleichung seiner Schulden zu veranlassen. Sie waren nicht unbeträchtlich. Es war das Letzte, was man in Mainz von ihm hörte. Ulrike lebte in Frankfurt. Eine dicke, grobschlächtige Bürgersfrau, die sich Jahre später mit einem Hutmacher zusammentat, einem ängstlichen, leibarmen Mann. Maria pflegte Bruno Stiller gesund und blieb bei ihm. Sie bekam ihr Kind, ein Mädchen. Ein halbes Jahr später war sie wieder schwanger und sie war es zufrieden. 1824 starb Rebmann. Zu Tode gepflegt von Susanne, einer hageren, verbitterten Frau. Jambon starb am 10. Dezember 1813, von Bonaparte geadelt mit dem Titel eines Reichsbarons. Die Versorgung der Verwundetentransporte aus Bonapartes Russlandfeldzug organisierend, die Mainz überfluteten. Es brach Typhus aus, dem auch er zum Opfer fiel. Schon einen Tag später wurde er begraben. Im selben Jahr, am 26. August, fiel Veit, Mitglied des Lützowschen Freikorps, zusammen mit Theodor Körner, im Kampf gegen die Franzosen in einem Gefecht bei Gadebusch. Bückler war tot, doch nicht der Schinderhannes. Auf abgelegenen Wegen kann man ihm in den Hunsrückwäldern noch heute begegnen. Eine im Mondlicht schnell wandernde, fahle Gestalt.